بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns heute die Möglichkeit gibt und uns erlaubt, werden wir heute über den Tawhid sprechen. Was bedeutet Tawhid? Wie wichtig ist Tawhid? Was hat das einen Platz für unsere Religion, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt? Und inshallah, wie bei den anderen Durus, werden wir das so machen, wir werden den Begriff erstmal Tawhid versuchen auf Deutsch richtig zu erklären. Aber während des Ders oder während des folgenden Durus, die nachkommen werden, werden wir ständig darüber reden, was Tawhid bedeutet. Das werden wir jetzt einmal inshallah machen. Tawhid kann man im Deutschen so beschreiben, dass es der pure Monotheismus ist. Tawhid ist eigentlich gleich Monotheismus. Was bedeutet das? Dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet. Dass er der einzige Gott ist, dass es keinen Gott gibt außer ihm, der der Anbetung würdig ist. Und dass man in seinen gottesdienstlichen Handlungen, in seinen Ibadas, Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet und niemand anderes anbetet außer ihn. Ich gebe ein Beispiel, das wird auch während des Ders nochmal kommen. Zum Beispiel Dua ist eine Ibadah im Islam, richtig? Das ist eine gottesdienstliche Handlung. Wenn jetzt jemand die Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala macht, so hat er ihn Tawhid gemacht, was in Sachen Dua ist. Und das ist das, was Allah will. Wenn aber jetzt jemanden anderes anbetet außer Allah, was hat er gemacht? Er hat sein Tawhid kaputt gemacht. Dadurch ist dieser Monotheismus kaputt gegangen und er hat Schirk gemacht. Tawhid ist das Gegenteil von Schirk. Das kann man am kürzesten eigentlich so zusammenfassen, weil die Araber haben folgende Usul, in dem, wie sie die Wörter gebrauchen. Al-ashya'u yu'arafu bi-diddiha. Sachen werden mit dem gewusst, wird mit dem gelernt, was gegenteilig ist. Tawhid ist das Gegenteil von Schirk. Das ist der pure Monotheismus. Also das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala als einen einzigen Gott erklären, das bezeugen und vom ganzen Herzen daran glauben und seine ganzen gottesdienstlichen Handlungen, also die Ibadas, die er im Leben hat, dementsprechend nur an Allah wenden und an keine zweite Person. Okay? Was bezeugt man mit diesem Tawhid? Weil, okay, Rasulullah sagt, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wer la ilaha illallah sagt, er wird ins Paradies kommen. Er wird ins Paradies eintreten. Okay? Dieses la ilaha illallah ist ja Kalimatu Tawhid. Das Wort des Tawhids, wie man in den Islam eintritt. Aber wir müssen auch verstehen, das Wort, dieses La ilaha illallah, bedeutet ja etwas. Es ist ja nicht nur einfach ein Wort, du hast es gesagt und fertig aus. Nein, genau das zeigt es aus. Ich akzeptiere keine anderen Götter außer Allah. Weil wenn jemand La ilaha illallah sagt, von morgens bis abends, er bezeugt das mit seiner Zunge, aber er macht zum Beispiel Dua zu jemand anderes außer Allah. Hat dieses La ilaha illallah dann einen Wert? Nein. Er sagt das zwar im Mund, aber das Wahre, was der Monotheismus von ihm will, was der Tawhid von ihm will, macht er nicht. Damit bezeugt man auch zum Beispiel eigentlich, wie wir das in Surah Ikhlas wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist unabhängig von allem. Er ist auf niemanden abhängig, aber wir sind auf ihn abhängig, subhanahu wa ta'ala. Er wurde nicht gezeugt und er wurde auch nicht erschaffen. Das ist alles, was zum Tawhid reingehört, wenn du sagst, La ilaha illallah. Weil Ilah bedeutet genau das. Dass er auf niemanden angewiesen ist, dass er nicht besiegt werden kann, dass er alles weiß, dass er alles hört. Das gehört alles zum Tawhid. Dieses Tawhid mit La ilaha illa hu und Sätzen, die dem ähnlich sind, kommen 42 Mal im Koran vor. Würde es nicht reichen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einmal sagen würde La ilaha illallah und fertig? Oder La ilaha illa hu? Natürlich würde das reichen. Warum kommt das so oft vor? Um zu zeigen, auf Tawhid ist unsere Religion aufgebaut. Es ist das Fundament unserer Religion. Es ist der Beginn, die Mitte und das Ende unserer Religion. Warum? Weil ohne den Tawhid werden wir ins Paradies nicht eintreten. Wir werden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es uns erlaubt, gleich sehen, es reicht nun nicht, dass man sagt, es gibt keinen Gott außer Allah. Ich akzeptiere ihn als Erschaffer und er hat uns auch das Regen herabgesandt und er hat uns erschaffen, er hat auch meine Kinder erschaffen. Das reicht nicht, dass man die Bedingungen des Tawhid hinbekommt. Das reicht nicht. Da ist viel noch mehr dahinter. Und der Bekenner des Tawhids, den nennt man Muwahhid. Möge Allah Azzawajalla uns von ihnen machen. Muwahhid ist der Bekenner des Tawhids, der sich Allah beugt und der Allah so anbietet, wie Allah subhanahu wa ta'ala es haben möchte. Diejenigen, die behaupten, dass sie an Allah glauben, aber ihren Tawhid kaputt machen, indem sie zum Beispiel jemand anderes anbeten außer Allah. Oder indem sie Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala jemand anderes zuschreiben, die nennt man Mushriks. Mushrik ist derjenige, der seinen Monotheismus kaputt gemacht hat. Mushrik ist das Gegenteil von Muwahid. Das haben wir jetzt einmal erklärt. Ich werde das jetzt nicht jede Ders nochmal erklären. Das haben wir jetzt einmal fertig. So gebrauchen wir das bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Und so ist das. Dann sagt Sheikh über das Thema, er sagt, Ar-risalatul mufidatul muhimmatul jalila. Er sagt, eine Schrift, eine Risala, eine Schrift, die sehr nützlich ist, die sehr wichtig ist und die sehr schön ist. So kann man das zusammenfassen, okay? Na, die wertvoll ist. Dann sagt er, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Dieses Ba, Bismillah, ist Harf Jar und heißt mit Namen Allahs, im Namen Allahs. Aber im Namen Allahs was? Normalerweise im Arabischen, wenn ein Harf Jar kommt, muss das mutaalliq sein zu irgendwas anderes, also muss verbunden sein zu irgendwas anderes. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir gehen ja zum Beispiel zu Hause rein und sagen Bismillah. Was meinen wir damit? Im Namen Allahs trete ich ein. Oder wir sagen zum Beispiel Bismillah vor dem Essen, richtig? Warum sagen wir das? Im Namen Allahs esse ich. Wenn wir zum Beispiel anfangen zu lesen, sagen Bismillah, was bedeutet das dann? Im Namen Allahs lese ich. Wenn wir sagen Bismillah, dann im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Al-Barmherzigen, meinen wir damit, wir lesen im Namen von Allah. Das machen wir nicht für uns, das machen wir für Allah subhanahu wa ta'ala. Und als Sheikh das geschrieben hat, Bismillah, was meinte er? Im Namen Allahs schreibe ich. Das ist eigentlich eine Lebensregel für jeden Muslim. Alles, was wir machen, machen wir im Namen Allahs mit Bismillah. Und das, worauf wir kein Bismillah aussprechen können, was zum Beispiel verboten ist, was haram ist, das lassen wir einfach sein. Weil warum? Zum Beispiel, möge Allah bewahren, kann man Bismillah sagen, bevor man anfängt zum Beispiel Alkohol zu trinken? Weil Iyadu billah, das geht natürlich nicht. Das ist Kufr. Warum? Weil du erklärst das ja für halal. Möge Allah bewahren. Deswegen, wir fangen mit alles an im Namen Allahs und das, worauf wir Allahs Namen nicht aussprechen können, unterlassen wir. Und dann sagt er, وَبِهِ نَسْتَعِينُ. Und von ihm wollen wir nur die Hilfe. Wenn wir in Not stecken, so ist Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige, dem wir anbieten um Hilfe. Alhamdulillahi wa kafa. Er sagt, Lob gebührt Allah wa kafa. Es reicht, denn dieser Lob für Allah subhanahu wa ta'ala reicht dir. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Und er sagt, Friede auf den Dienern, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgesucht hat. Denn das sind die Muwahidun subhanallah. Amma ba'd. Und danach, fa'alam rahimakallah. Wisse, o derjenige, Allah soll mit dir barmherzig sein. Anna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa liya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Subhanallah, das ist ajib. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Makhlukat erschaffen. Also die, die später erschaffen worden sind, die Menschen, die Tiere, die Djinn. Weswegen, also vor allem die Menschen und die Djinn, liya'buduhu, nur um ihn anzubeten. Wir haben uns alle schon mal die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens? Das hat sich jeder schon mal gestellt, egal von welcher Kultur er ist, egal welche Hautfarbe er hat, egal wie alt er ist, ab einem bestimmten Alter natürlich, hat jeder gefragt, warum wurde ich erschaffen? Das ist die Antwort. Wenn wir heute in die größte Bibliothek der Welt gehen und wir suchen ein Buch, der von sich behauptet, dass er von dem herabgesandt worden ist, der das hier alles erschaffen hat, dieses Universum, das ist nur der Koran. Und der Koran sagt dir, du wurdest nur erschaffen, um Allah anzubeten. Und danach, وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, und um ihn nichts beizugesellen, um keinen Schritt zu machen. قَالَ تَعَالَى, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mich anbeten. Dieses Illa ist hier für Hasr, weil eigentlich bedeutet das, wenn man das Wort für Wort übersetzt, ich habe die Jinn und die Menschen nicht erschaffen, nur damit sie mich anbeten. Das bedeutet Hasr auf Arabisch. Denn es bedeutet nur wegen der Anbetung. Okay, dann könnte jetzt jemand meinen, dieses Li'abudun, Gebet ist zum Beispiel eine Ibadah. Und wenn jemand Allah einmal angebetet hat, dann hat er diese Ayah, eigentlich das, was Allah will, hinbekommen und fertig aus. Ist das so? Nein, das ist damit nicht gemeint. Tarjuman al-Quran, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, wenn er diese Ayah Tafsir gemacht hat, wie hat er diese Ayah erklärt? Illa liwahidun. Tamam? Damit sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbieten, damit sie den Tawhid an Allah subhanahu wa ta'ala hinbekommen. Damit ist diese Ibadah gemeint. Dann sagt Sheikh, wal ibadatu hier, was ist Ibadah? Diese gottesdienstliche Handlung, was ist das? At-Tawhid, der Ibadah ist der Tawhid an sich. Tamam? Das ist der Tafsir von Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Warum? Guck mal, dann sagt er was Schönes. لِأَنَّ الْخُصُومَةَ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ فِيهِ. Der Kampf zwischen den Propheten und ihren Völkern war wegen dieser Tawhid. Weil warum? Zum Beispiel, Ein Beispiel und wir verstehen es. Pharaon im Koran. Pharaon ist ja das Vorzeigemodell eines Taghuts. Richtig? Er sagt, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى حَاشَ. Er hat gesagt, ich bin euer höchster Herr. Subhanallah. Okay? Aber Pharaon, hat er Allah subhanahu wa ta'ala geleugnet, dass Allah existiert? Nein, hat er nicht. Woher wissen wir das? Guck mal, das ist eine sehr feine Sache im Koran, subhanallah. Als Musa a.s. mit seiner Da'wa gekommen ist, Pharaon hat nicht gesagt, beweis mir, dass Allah existiert. Was hat er zu ihm gesagt? Beweis mir, dass du der Gesandte Allahs bist. Deswegen schmeißt ja Musa a.s. seinen Stock, das wird zur Schlange, und er nimmt seinen Arm raus und das leuchtet. Das sind ja alles Anzeichen für seine Risale, nicht dafür, dass Allah existiert. Guck mal, der Prototyp des Taghuts im Koran sogar leugnet Allah nicht. Okay? Der Kampf zwischen den Propheten und den Völkern war nicht darüber, ob Allah existiert oder nicht. Es ging immer darüber, hat er das Sagen über unser Leben oder nicht. Das war die Sache. Das werden wir inshallah gleich erklären. Okay? كما قال تعالى wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah azza wa jalla sagt, wir haben jedem Volk einen Gesandten geschickt, einen Propheten geschickt, einen Rasul geschickt. Mit welcher Nachricht? أن يعبدوا الله. Allah alleine anzubeten. Okay? واجتنبوا الطاغوت. Und dass sie fern geblieben sind von den Tawarit, von den falschen Göttern, von denjenigen, die angebetet worden sind und mit dem auch noch zufrieden waren. Was der Taghut ist, wenn Allah azza wa jalla uns es erlaubt, machen wir nochmal einen separaten Ders. Deswegen gehe ich hier nicht weiter ins Detail ein. Okay? Das ist die Hauptnachricht aller Propheten. Überlegt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alle Propheten mit dieser Nachricht gesendet hat, dass sie den Leuten erklärt haben, dient Allah alleine, also das ist der Tawhid, das ist der Monotheismus, und meidet alle falschen Götter, also macht keinen Schirk. Überleg mal, wenn jeder Prophet damit gekommen ist, wie wichtig das ist. Deswegen habe ich vorhin was gesagt. Tawhid ist Anfang unserer Religion, ist die Mitte unserer Religion und auch das Ende unserer Religion. Weil warum? Wenn du dein Tawhid kaputt machst, wirst du ins Paradies nicht eintreten. Es ist der Schlüssel zum Paradies, subhanallah. Okay? Und dann sagt Sheikh, jetzt hört genau zu, das wird eure Aufgabe sein, um auswendig zu lernen. At-Tawhidu thalathatu usul. Tawhid unterscheidet man in drei. Guck mal, bevor wir diese Unterscheidung machen, kann ich euch schon mal Folgendes sagen, das ist sehr wichtig. Normalerweise Tawhid ist eins. In dem, was wir gleich lesen werden, in Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wal-Sifat, es gehört eigentlich alles zusammen. Warum hat der Sheikh das hier in drei geteilt? Damit das Verständnis einfacher ist. Okay? Weil zum Beispiel die Quraysh aus Mekka, die Leute, die Propheten a.s. bekämpft haben, sie haben ja zum Teil einige Sachen des Tawhids ja akzeptiert. Zum Beispiel, dass Allah der Erschaffer ist. Das ist ja ein Teil vom Tawhid, richtig? Aber das reicht alleine nicht, dass du Muslim wirst. Du musst alles von ihnen, alle drei Abschnitte, perfekt hinbekommen. Du musst Allah so anbieten, wie er das will. Okay, das gehört eigentlich alles drei zusammen. Dann sagt der Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Dhati wal-Asma'i wa-Sifat. Guck mal, ich sage euch das zum Beispiel jetzt einmal auf Deutsch, was das bedeutet. Und das müsst ihr auf jeden Fall im Kopf behalten, das ist sehr wichtig. Tawhid al-Rububiyya ist die Anbetung Allahs, ist den Tawhid an Allah zu machen, in dem, was Allah tut, in den Taten Allahs. Azza wa Jal. Das ist Tawhid al-Rububiyya. Das kriegen normalerweise alle Menschen hin. Auch die, die Schirk machen. Auch die, die Muschrik sind. Zum Beispiel, wer schickt Regen herab? Es ist Allah. Das akzeptieren zum Beispiel die meisten Leute. Auch wenn sie in einem anderen Platz ihrer Religion Schirk haben, dass Allah Regen herabsendet, das haben die Quraysh sogar akzeptiert. Oder zum Beispiel, wer ist der Erschaffer? Wer hat die Welten erschaffen? Allah hat sie erschaffen. Das akzeptiert doch zum Beispiel unser Volk hier auch, in dem wir leben, richtig? Die Anzahl der Leute, die das nicht behaupten, ist ja, fast gibt es ja nicht. Das ist Tawhid al-Rububiyya. Das war nicht der Kampf der Propheten. Okay? Das ist in den Taten Allahs, Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubieten. Dann kommt Tawhid al-Uluhiyya. Das ist das, weswegen die Propheten gekämpft haben. Das sagt Sheikh zum Beispiel an einer anderen Stelle im Buch. Tawhid al-Uluhiyya bedeutet folgendes: Es ist in den Taten des Dieners, Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubieten. Dass er den Tawhid macht in seinen eigenen Taten. Zum Beispiel, Dua ist eine Ibadah? Richtig, ist eine Ibadah. Der Diener muss seine Tat, die Dua, zu Allah subhanahu wa ta'ala richten, damit er in dieser Sache den Tawhid vollkommen macht. Okay? Zum Beispiel, wir sagen ja, die Gesetzgebung gehört Allah subhanahu wa ta'ala alleine, richtig? Und wir sagen ja auch, wir haben das ja auch mit Allah subhanahu wa ta'ala's Hilfe bewiesen, der Wähler bei den demokratischen Wahlen, warum macht er jetzt sein Tauhid kaputt? Und das ist ja in Tauhidul Uluhiyya. Warum? Deswegen. Die Gesetzgebung, Allah alleine zu geben, ist eine Tat des Dieners, richtig? Wenn er das macht, dann ist er Muwahhid. Aber zum Beispiel der Wähler, der macht das ja kaputt, richtig? Was hat er gemacht? Er hat in Tauhidul Uluhiyya seine Religion kaputt gemacht. Und Gegenteil von Tauhid war ja Schirk. Er ist in dieser Sache in den Schirk eingetreten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es bewahren. Uluhiyya ist auch verstanden. Rububiyya ist in Taten von Allah Tauhid zu machen. Uluhiyya ist in den Taten des Dieners Tauhid zu machen. Und drei ist Tauhidul Dhati wal Asma'i wal Sifat, in den schönsten Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala den Tauhid vollkommen zu machen. Diese drei Sachen muss der Diener hinbekommen, damit er Muslim werden kann. Wenn er nur eine von diesen drei Sachen kaputt macht, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, hat er sein Tauhid gemacht und er hat seinen Schlüssel zum Paradies verloren. Was bedeutet in den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala den Tauhid zu machen, dass man Monotheist ist in dieser Sache? Es bedeutet Folgendes. Allah subhanahu wa ta'ala beweist für sich und beschreibt sich im Koran, richtig? Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Lillahi ghaibu samawati wal ard. Ghaib, das Verborgene in den Himmeln und auf der Erde, gehört Allah alleine. Was bedeutet Ghaib? Zum Beispiel, was der Nachbar gerade in seiner Wohnung spricht, können wir das wissen? Nein, das ist für uns Ghaib. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala allein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Sufi aufsteht und sagt, nö, mein Sheikh weiß auch aus 1000 Kilometer Entfernung, was ich in meinem Bett mache, in meinem Schlafzimmer. Was hat er jetzt gemacht? Er hat einen Namen und Eigenschaft, was Allah für sich bewiesen hat, jemand anderes gegeben. Was hat er dementsprechend gemacht? Er hat sein Tauhid kaputt gemacht und er ist zum Muschrik geworden. Richtig, genau so ist das. Und jetzt beschreibt er diese Sachen. Diese Tauhid, Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat, beschreibt der Sheikh. Al-Aslul Awwal, der erste Grundsatz, Tauhid Rububiyya, ist Tauhid Rububiyya. وهو واسستس الذي اقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسست التوحيد den die Mushrikun in der Zeit von Rasulullah alayhi wasallam auch ausgesprochen haben. Okay, das beweist ihr jetzt gleich mit Versen, subhanallah. ولا ادخلهم في الاسلام, subhanallah. Aber das hat nicht gereicht, damit sie im Islam eintreten. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, und alayhi wasallam hat sie bekämpft. Und hat ihr Besitz und ihr Blut als halal angesehen. Obwohl sie das bekennt haben, subhanallah. Das ist sehr interessant. Und was ist das? Tauhidullahi bifi'lihi. Es ist der Tauhid Allahs in den Taten Allahs. In seinen Taten, dieser Samir geht zu Allah subhanahu wa ta'ala, in den Taten des Allahs den Tauhid zu machen. Was ist der Beweis? Es ist dieser Vers. Qul. Sag ihnen, man yarzuqukum min as-sama'i wal ard, wer gibt euch Rizq von den Himmeln und von der Erde? Amman yamliku as-sam'a wal absar, yani wer ist der Gesetzgeber über das Gehör, über das Auge? Wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, wer nimmt den Toten aus dem Lebendigen und aus dem Lebendigen den Toten? Wer macht das? Wa man yudabbiru al-amr, und wer klärt die Angelegenheiten? Also damit ist gemeint so alle Angelegenheiten im Universum. Okay? Wer macht das? فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, sie werden sagen, Allah macht es. Brüder, dieser Vers ist unglaublich. Als ich das zum ersten Mal vor Jahren gelesen habe und versucht habe zu verstehen, habe ich Folgendes verstanden. Der Abu Jahl zu der Zeit von Rasulullah hat gar keinen Unterschied zu dem Hajj Amjo heute. Die leben genau das Gleiche. Sie sagen auch, Allah hat Himmel und Erde erschaffen. Allah gibt uns Rizq. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala hat mir Augenlicht gegeben, hat mir Gehör gegeben. Diese Frage ist gestellt im Koran an die Mushrikun aus Quraysh, an die Götzendiener von Quraysh. Und sie bezeugen, dass das alles von Allah ist. Aber, guck mal, er hat gerade was Interessantes gesagt, der Sheikh. Nur, dass sie gesagt haben, Allah ist der Erschaffer, hat Rasulullah sie für Muslime erklärt? Und guck mal, das ist eine Sache, die kann man auch historiemäßig nicht leugnen, dass die Quraysh Allah subhanahu wa ta'ala auch anerkannt haben, bevor der Prophet alaihissalatu wassalam gekommen ist. Das ist eine Tatsache, das kann man nicht leugnen. Zum Beispiel, bevor Rasulullah alaihissalatu wassalam geboren ist und als sein Vater geboren ist, also der Vater des Propheten, wie hat sein Opa seinen Vater genannt? Abdullah. Richtig? Was bedeutet Abdullah? Diener Allahs. Und guck mal, der Prophet ist mit der Religion noch gar nicht gekommen. Es wurde noch gar kein Koran herabgesandt. Lass mal den Propheten, sein Vater wird gerade geboren. Okay? Wie nennt sein Opa ihn? Diener Allahs. Wenn Abdul Muttalib, der Opa von Rasulullah, Allah nicht kennen würde, könnte er seinen Sohn Diener Allahs nennen? Nein. Subhanallah. Ist interessant, ne? Oder als zum Beispiel, es gibt verschiedene Überlieferungen, 42 Tage vor der Geburt von Propheten a.s.w. oder 50 Tage vor der Geburt von Propheten a.s.w. ist ja Abraha gekommen mit seinen Elefanten, um die Kaaba kaputt zu machen. Wem hat Abraha allein angebetet an der Kaaba? Allah. Sagt, oh Allah, jeder Herr beschützt sein Haus, beschützt du dein Haus. Er betet Allah alleine an, Subhanallah. Und der Prophet ist noch gar nicht geboren. Also was verstehen wir? Dass ein Mensch akzeptiert, dass Allah alles erschaffen hat, dass er Himmel und Erde erschaffen hat. Nur diese Akzeptanz bringt uns nicht dazu, dass wir sagen, diese Person ist schon Muslim geworden. Weil Rasulullah hat das auch nicht akzeptiert. Und dann bringt Sheikh nochmal andere Verse aus Surah Mu'minun, die sind auch sehr schön, 84 bis 89. Qul, sag ihnen, limanil ardu wa man fiha, in kuntum ta'lamun. Wenn ihr wisst, wem gehört die Erde und das, was drin ist, sayaquluna lillah. Sie werden sagen, es gehört Allah. Subhanallah, ajib. Qul, afala tadhakkarun. Naam. Yani, wie sagt man öd auf Deutsch, ja? Öd almaz mısınız? Sehr schön. Hani, zieht ihr nicht eine Lehre daraus? Guck mal, wenn ihr das doch schon ausspricht, dass das Allah gehört, dass die Erde Allah gehört und das, was drin ist, Allah gehört, ist das nicht eine Lehre für euch? Subhanallah. Qul, man rabbu samawati sab'i wa rabbu al-arshil azim. Sagt, wer ist der Herr der sieben Himmel und des gewaltigen Throns? Wer ist es? Sayaquluna lillah. Sie werden sagen Allah. Subhanallah. Okay? Qul, afala tattaqun. Sag ihnen, werdet ihr nicht gottesfürchtig? Wenn ihr das doch schon akzeptiert, dass der gewaltige Thron Allah gehört und dass die sieben Himmel Allah gehört, werdet ihr deswegen nicht gottesfürchtig? Qul, man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayh in kuntum ta'lamun. Sag, wenn ihr doch wisst, wer hat alles Gesetzgebung in seiner Hand? Wer hat die ganze Gewalt in der Hand? Und er beschützt alles und er wird selber nicht beschützt. Wer ist das? Sagt es, wenn ihr wisst, sayaquluna lillah. Sie werden sagen, es ist Allah. Qul, sag ihnen, fa anna tusharun. Wie werdet ihr verzaubert? Obwohl ihr diese ganzen Sachen ausspricht, dass ihr Allah nicht alleine anbetet, subhanallah. Und guck mal, dann sagt Sheikh, wal ayatu ala hadha kathiratun jiddan. Und in dieser Angelegenheit, yani, dass die Götzendiener auch bekennen, dass Allah der Erschaffer ist und in den Taten Allah Tawhid machen, er sagt, sind wirklich sehr, sehr viele. Aktharu min an tuhsara wa ashhara min an tuzkar. Er sagt, so viele, dass man hier nicht so eine Dingens, wie sagt man Özet auf Deutsch, Zusammenfassung davon machen kann. Also so viele, dass man nicht einfach so nennt und das ist getan. Er sagt, so viele Verse gibt es darüber. Ist Tawhid al-Rububiyyah verstanden? Es ist die Anbetung Allahs in den Taten Allahs. Azza wa Jal. Jetzt kommt das Eigentliche. Wal aslu al-thani. Der zweite Asl. Wa huwa Tawhid al-Uluhiyyah. Und es ist Tawhid al-Uluhiyyah. Das ist der Kampf der Prophetenbrüder. Hier kommt es drauf an. فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ. Er sagt, deswegen sind die Kämpfe entstanden, früher in der Geschichte und auch heute. Immer die Kämpfe waren deswegen. وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ كَالدُّعَى. Und es ist der Tawhid an Allah in den Taten des Dieners, sowie die Dua. Dua, eine Anrufung, Anbetung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und danach, وَالرَّجَى. Raja ist Hoffnung. Dass du deine Hoffnung bindest nur an Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawf, Angst. Wal khashya, khashya ist auch Angst. Was ist der Unterschied zwischen khashya und khawf? Khawf ist die natürliche Angst. Khashya ist die Angst mit Wissen. Also je mehr Wissen du hast, fürchtest du Allah subhanahu wa ta'ala umso mehr. Okay? Wal isti'ana. Isti'ana, Hilfe. Wal isti'adha. Isti'adha ist auch, kann man auch Hilfe sagen. Tamam? Zum Beispiel, du steckst in Bedrängnis und dann rufst du jemand anderes an außer Allah. Na'uzu billah. Was hast du gemacht? Du hast dein Tawhid kaputt gemacht. Warum? Der Einzige, der dir Schaden zufügen kann und der dir Nützliches geben kann, ist wer? Ist Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und danach, wal mahabba, Liebe. Dass du niemanden mehr liebst, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind alles gottesdienstliche Handlungen. Wal inaba, sich zuwenden. Dass du dich mit deinem ganzen Selbst und mit deinem ganzen Leben Allah subhanahu wa ta'ala zuwendest. Wal nadri. Nadri ist Gelübde. Was bedeutet Gelübde? Folgendes, wenn das und das und das passiert, werde ich ein Tier schlachten. Adak, sagen wir. Nadr, okay? Danach, wa dhabh, dass du schlachtest nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raghba, raghba ist so, arzu nasa denlir, ja? Verlangen, Begierde, Begierde nicht, Verlangen. Ist das Verlangen. Also, dass du Allah siehst und dass du ins Paradies eintreten willst, dass dieses Verlangen größer ist als alles andere. Okay? والرحبة, Rahba ist ähnlich. Wunsch kann man sagen. Okay? والخشوع, خشوع wissen wir. والتذلل, تذلل ist sich niederbeugen. Sich klein machen. Dass du dich nur klein machst vor Allah subhanahu wa ta'ala. والتعظيم, تعظيم ist Respekt. Also groß sehen. Größer sehen als dich. Das machst du nur bei deinem Herrn. Guck mal, diese Sachen, die Sheikh jetzt genannt hat, davon gibt es für jedes Einzelne gibt's Delil aus dem Koran. Das wird an anderen Stellen im Buch, inshallah, vorkommen. Und guck mal, dadurch, dass das gottesdienstliche Handlungen sind von dem Diener, in den Taten des Dieners, was muss der Diener jetzt in dieser Sache machen? Er muss das nur an Allah subhanahu wa ta'ala richten, an keinen anderen. Ein kleines Beispiel, zum Beispiel die Liebe. Es gibt auch natürliche Liebe, dass du dein Kind liebst, das ist normal, das ist von Fitra. Okay, aber was passiert, wenn du dein Kind mehr liebst als Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist Schirk. Dann machst du dein Tawhid kaputt. Möge Allah bewahren. Delil von Dua, dass das Schirk ist, ist Allah subhanahu wa ta'ala das folgende Vers. وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr hat gesagt, betet mich an und ich werde dem Folge leisten. Und ich werde eure Dua annehmen. Guck mal, hat jetzt Allah subhanahu wa ta'ala etwas für sich selbst bewiesen im Koran? Ja, dass er angebetet wird. Wenn du jetzt jemand anderes anbetest, zum Beispiel den Toten im Grab, okay, du bekommst kein Kind, das ist ja hier richtig berühmt, und du gehst zum Grab, sagst, oh, Falan Sheikh, gib mir ein Kind. Was hast du jetzt gemacht? Du hast die Dua, die eine gottesdienstliche Handlung ist, an jemand anderes gewandt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dadurch hast du dein Tawhid kaputt gemacht und Shirk gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Okay? وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. Und er sagt, alle diese Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, diese verschiedenen Arten, sei es die Angst, die Furcht, die Liebe, er sagt, von allen von dem gibt es Beweise aus dem Koran. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده. Diesen Satz muss man eigentlich auswendig lernen. Dieser Satz ist sehr wichtig. Er sagt, der Asl, der Ibada, der gottesdienstlichen Handlung, das Fundament davon, dass du Ikhlas nur zu Allah subhanahu wa ta'ala hast. Bedeutet folgendes, dieses Ikhlas ist einmal gemeint, Ikhlas im Herzen, dass du diese Tat, die du machst, nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Und es bedeutet auch folgendes, dass du diese gottesdienstlichen Handlungen alle nur zu Allah subhanahu wa ta'ala machst. Zum Beispiel, du hast 1000 Ibadas, 999 hast an Allah gemacht, aber eins an jemand anderes außer Allah gerichtet. Was hast du gemacht? Du hast dein Ikhlas in dieser Sache kaputt gemacht, du hast dein Tawhid kaputt gemacht und möge Allah bewahren, du hast Shirk gemacht. Okay, das ist das Erste. Du musst Ikhlas haben. Er nennt eigentlich hier zwei Bedingungen im Scharia, damit eine Ibada bei Allah angenommen wird. Guck mal, das Erste ist Ikhlas. Und jetzt nennt er das Zweite. وَتَجْرِيدُ الْمُتَابَعَةِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Und dass du in dem, was du machst, Rasulullah alaihi wasallam folgst. Guck mal, Brüder, damit eine Ibada bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, gibt es zwei Bedingungen, die hat Sheikh hier genannt. Erstens Ikhlas, dass du das, was du machst, nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Und das Zweite, es muss der Sunnah passen. Ein Beispiel, zum Beispiel, dass man will, dass sein Sohn zum Beispiel ein Mujahid wird, ein Kämpfer für Allahs Religion. Das ist doch ein schöner Wunsch, oder? Das Ikhlas. Aber er macht das jetzt zum Beispiel mit einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist. Er sagt, okay, ich habe zwar die Absicht, dass ich ein Mujahid großziehe, aber macht das mit einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist. Geht das? Geht nicht. Guck mal, auch wenn der Ikhlas vorhanden ist, es passt nicht zu der Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andersrum, guck mal, diesem Beispiel andersrum. Okay? Er, von seiner eigenen Frau, mit der er verheiratet ist, zieht er ein Kind groß, zahiran sieht das so aus, als ob er das so für Allah macht, aber im Herzen, er mag das eigentlich gar nicht, dass sein Kind Mujahid wird. Er will das vom Herzen gar nicht, dass sein Kind Muslim wird. Wird das angenommen? Nein. Oder ein anderes Beispiel, zum Beispiel Apfel. Ein Apfel zu essen, ist das halal? An sich ist es halal. Aber was, wenn du von jemandem Garten abziehst und klaust? Dann wird es zu haram, okay? Auch wenn das an sich halal ist, der Sunnah passt, du machst es durch Umwege haram. Diese beiden Sachen müssen gegeben sein, damit eine Ibadah angenommen wird. Naam. Und dann sagt Sheikh, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Die Masjid, die Gebetsstätte gehören Allah subhanahu wa ta'ala allein. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Macht Dua zu keinem anderen außer Allah. Und betet neben Allah keinen anderen an. Okay? وَقَوْلُهُ تَعَالَى. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist folgender Vers, auch ein Delil dafür. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. macht den Iman an Allah und an seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Jetzt beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala den Gesandten al-Nabi, den Gesandten al-Ummi, der Schriftunkundige, also der lesen und schreiben nicht kann, alladhi yu'minu billah. Und der Prophet, der an Allah den Iman hat, der an Allah glaubt, wa kalimatihi, und der an die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, wa tabi'uhu la'allakum tahtadun, und folgt ihm, dem Propheten, und dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Okay? Was ist jetzt wajib für uns? Erstmal Ikhlas, dass du deine Ibadah nur zu Allah subhanahu wa ta'ala machst. Und wie machst du das? Du machst es auf der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Und dann kommt ein Vers aus Sura Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah sallallahu sagt, wir haben vor dir keinen anderen Gesandten gesagt, außer dass er Folgendes gesagt hat. Es gibt kein Ilah außer mir. Es gibt kein Gott außer mir, also außer Allah. So dient nur mir alleine. Guck mal, so wie wir das in Sura Nahl, Vers 36 gelesen haben, sehen wir das hier auch. Alle Propheten sind mit der gleichen Nachricht gekommen. Tawhid an Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Das ist Nachricht aller Propheten, subhanahu. Und dann kommt noch ein anderer Vers. وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. Die richtige Dua gehört Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Also wenn du jemanden anbeten willst, dann ist es Allah. Das ist das Richtige. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. Diejenigen, die neben ihn angerufen werden, angebetet werden, لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. Sie werden eine Sache, woran sie angebetet worden sind, nicht hinbekommen. Okay? Tamam. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الضَّلَالِ. Dua der Ungläubigen, der Kuffar, sie sind umsonst gewesen. Was sehen wir hier? Die Ibadas von Leuten, die den Islam nicht vollkommen hinbekommen, sie sind umsonst. Sei es die Dua, sei es das Gebet. Und zum Beispiel, das ist auch das, was viele Leute entweder nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Die sagen, wie kannst du Kafir zu jemandem sagen, der betet? Guck mal, jetzt nur im Schatten von diesem Vers versuchen wir mal diesen Satz zu analysieren. Guck mal, Allah Azzawajalla sagt, Dua der Ungläubigen ist umsonst gewesen. Guck mal, dieser Ungläubige, hat er nicht eine gottesdienstliche Handlung gemacht? Hatte. Hat er nicht eine Ibadah zu Allah gemacht? Hatte. Aber wurde es angenommen? Nein. Was bedeutet das? Es ist ganz einfach. Wenn jemand Schirk hat, er kann so viel Dua machen, so viel Amal machen, das wird bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen oder nicht? Wird nicht angenommen. Guck mal, das ist so eine Sache, subhanallah, das ist so eine feste Sache in der Religion. Allah subhanahu wa ta'ala macht noch nicht mal eine Ausnahme für seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Überleg mal, eine Ausnahme, was Prophet a.s. nicht hat, der beste Mensch, der jemals auf dieser Erde gewandert ist, können wir eine Ausnahme haben in dieser Sache? Nein, es ist unmöglich. Und schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Propheten spricht. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu sagt, ohne Zweifel zu dem Propheten a.s. wir haben dir und den vor dir offenbart. Wenn du Schirk machst, so werden alle deine Taten umsonst sein und du wirst zu den Verlierern gehören. In Akhira. Überleg, eine Sache, worin der Prophet keine Ausnahme hat. Subhanallah. Können wir eine Ausnahme haben? Unmöglich. Unmöglich. Naam. Und dann sagt Sheikh, bringt er einen Vers. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Das ist deswegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist Haqq. Okay? Er ist der richtige Bruder. Das ist das Wahre. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Und diejenigen, die neben ihn angebetet werden, das ist Batil, das ist falsch. Also alle Ibadas nur an Allah subhanahu wa ta'ala allein. Merkt ihr, wie viele Verse es darüber gibt? Und er nimmt noch nicht mal alle. Es sind nur ein paar. Ich sag ja, guck mal, mach den Koran auf, an irgendeiner Stelle, egal welche Seite. Guck mal, egal welche Seite, da ist Tawhid. Hundertprozentig. Wie zum Beispiel, ja, Sheikh, es gibt Seiten zum Beispiel, da ist nur, wer Erbe bekommt. Ist Erbe nicht auch Tawhid? Natürlich ist Erbe auch Tawhid. Warum? Weil Allah gebietet, du sollst das folgendermaßen und folgendermaßen machen. Hat dir ein Gesetz gegeben. Und wenn jetzt du in dieser Gesetzgebung Allah gehorchst, hast du Tawhid gemacht. Aber was, wenn du dem nicht gehorchst? Was, wenn du dem Mann und der Frau das Gleiche gibst? Du hast Allahs Gesetz geleugnet. Yani, egal welche Seite du aufmachst im Koran, es hat immer was mit Tawhid zu tun, subhanallah. Entweder, dass die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala alleine gehört oder dass er dir ein Gesetz herabgesandt hat und ähnlich. Und dann kommt ein Vers, Astaghfirullah, zwei Verse, dass man Prophet a.s. folgen muss. Das ist auch ein Grundsatz in unserer Religion. Du kannst nicht sagen, ich bin ein guter Muslim, ich bete Allah alleine an okay, ich habe auch Ikhlas, dass ich das für Allah mache, aber du machst es so, wie du lustig bist. Ein Beispiel, kannst du Wudu nehmen, so wie du willst? Nein, du musst es so machen, wie der Prophet alaihi wasallam es gemacht hat, richtig? Kannst du beten, wie du willst? Zum Beispiel, du machst die Hände am Hinterkopf, ich will jetzt ab jetzt so beten. Geht das? Geht nicht. Das, was du für Allah machst, musst du so machen, wie der Prophet alaihi wasallam es gemacht hat. Das ist in Surah Hashr, dieser Vers. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Das, was der Rasul euch gibt, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimmt es. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Und das, was er verbietet, bleibt von dem fern. Okay? Prophet alaihi wasallam in unserer Religion ist wertvoll, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn für wertvoll erklärt hat. Das ist das, was man verstehen muss. Okay? Dann kommt noch ein Vers. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Sag ihnen, sag, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Vor allem Ittiba ist viel mehr als folgen. Also Schritt für Schritt folgen heißt es. Schritt für Schritt folgen, folgt mir. Was passiert danach? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Und Allah wird euch lieben und euch eure Sünden verzeihen. Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ist ghafur und rahim. Okay, der Verzeihende und der Barmherzige. Dieser Vers ist unglaublich. Wisst ihr, weswegen dieser Vers herabgesandt worden ist? Es kommen Leute zum Propheten a.s. sagen, ja Rasulallah, wir lieben Allah über alles. Ja Rasulallah, wir lieben Allah über alles. Sahaba sind das, die das sagen. Und bevor a.s. antwortet, Allah subhanahu wa ta'ala schickt diesen Vers herab. Also, dass du einfach behauptest, ich liebe Allah über alles, bedeutet gar nichts bei Allah. Das ist nur eine Behauptung. Wenn du in dieser Behauptung wahrhaftig sein willst, Allah azawajalla gibt dir einen Messwert. Was ist dieser Messwert? Je mehr du dem Propheten folgst, umso mehr bist du wahrhaftig, dass du Allah liebst. Du behauptest nur von dir, ich liebe Allah, aber du betest noch nicht mal. Ich frage euch, seid ehrlich, ist diese Behauptung, dass man sagt, derjenige, der noch nicht mal betet, sagt, ich liebe Allah über alles, ist er ehrlich oder nicht? Er ist nicht ehrlich. Woher wissen wir das? Wir wissen das vom Vers, was danach kommt. Das 31, der 32. Vers ist gewaltig. قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Sag, folgt Allah, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. فَإِنْ تَوَلَّوْا, wenn sie sich abwenden, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. So liebt Allah die Ungläubigen nicht. So liebt Allah die Kuffar nicht. Warum hat Allah diese beiden Verse hintereinander gebracht? Die Ulama machen folgendermaßen Tafsir. Jemand, der sich abwendet von einer Sache, womit Rasulullah a.s. gekommen ist, und er mag diese Sache nicht, zum Beispiel der Unzüchtige. Was ist seine Strafe im Islam? Rejim. Richtig? Jemand, der sagt, nein, ich akzeptiere Rejim nicht, das ist... Das macht man heute nicht mehr. Das war früher so. Er kann von morgens bis abends 1 Million Mal sagen, dass er Allah liebt. Er ist ein Käfer. Warum? Er hat sich abgewandt von Prophet a.s., von der Religion, was der Prophet a.s. gebracht hat. Was bedeutet Tawhid al-Uluhiyya? Ich frage euch. Suelahi. Sehr gut. Allah mubarak. Guck mal, das ist richtig einfach, subhanallah. Vor allem, guck mal, wenn darauf die Religion aufgebaut ist, muss Tawhid einfach sein. Es kann nicht schwer sein. Weil wenn das eine so komplexe Sache ist, was nur Leute verstehen, die 50 Jahre lang studiert haben, Hasha, so wäre Allah ungerecht zu seinen Dienern. Das behaupten doch einige Leute. Du hast doch gar nicht gelernt. Du kannst über die Religion nicht sprechen. Guck mal, wenn doch die Religion so schwer ist, dass man erstmal 20 Jahre studieren muss, damit es man versteht, wie will man ins Paradies kommen? Dann muss Tawhid richtig einfach sein. Und Wallahi, Tawhid ist richtig einfach. Okay? Guck mal, wir haben Tawhid und Rububiyya gesagt. Es ist Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten in den Taten Allahs. Wir haben gesagt, das ist einfach, das machen die meisten Menschen. Dann kommt Tawhid al-Uluhiyya in den Taten des Dieners, dass man den Tawhid an Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und jetzt kommt das dritte und das ist das letzte, inshallah, heute. Al-Aslu al-Thalith, dritte Asl, wa huwa Tawhid al-Dhati wal-Asma'i wal-Sifat. Es ist Allah subhanahu wa ta'ala in seinen schönsten Namen und Eigenschaften und in seiner Person alleine anzubeten. Subhanahu wa ta'ala. Und guck mal, wie beweisen wir diese Sache? Usul ist sehr wichtig in dieser Sache, Brüder. Folgendes, das habe ich gerade gesagt, ich sage es nochmal. Viele Leute sagen, es gibt doch gar keine Demokratie im Koran, du kannst auch dem Wähler kein Takfir machen. Guck mal, so wird Schirk nicht bewiesen. Wir werden, inshallah, wenn Allah es uns erlaubt, eigenen Ders machen über Schirk, wie man muschtig wird, was der Schirk ist, ila akhir. Aber das muss man an dieser Stelle nennen, weil wir über den Tawhid sprechen. Im Koran gibt es nicht so ein Usul, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer das und das macht, er ist ein Muschrik. Wer das und das macht, er ist ein Käfir. Das ist sehr selten. Und meistens, wenn es in diesem Usul gibt, dass Allah sagt, wer das und das macht, das sind die Ungläubigen. Es geht meistens sogar um Gesetzgebung. Aber da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Okay? Folgendermaßen wird Schirk bewiesen oder Tawhid bewiesen. Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet einige Sachen für sich. Zum Beispiel, wa khalaqa kulla shay. Er hat alles erschaffen. Hat jetzt Allah subhanahu wa ta'ala für sich selber nicht etwas bewiesen im Koran? Hat er. Er hat jetzt eine Sache für sich bewiesen. Okay? Wenn jemand sagt jetzt, nö, mein Onkel kann auch aus dem Nichts erschaffen. Was hat er jetzt gemacht? Er hat Schirk gemacht. Weswegen? Er hat eine Sache, was Allah für sich bewiesen hat, für jemand anderes als Allah subhanahu wa ta'ala behauptet. Und damit hat er sein Tawhid kaputt gemacht und ist Mushrik geworden. Möge Allah bewahren. So funktioniert das mit den schönsten Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, dann bringt das Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sag, Allah ist der Einzige. Okay, er hat keinen Partner. Er ist allmächtig, er ist allhörend. Allah subhanahu wa ta'ala ist so gewaltig und sein Wissen ist so immens. Er weiß das, was wir denken, bevor wir es überhaupt denken. Er weiß ganz genau, wie viele Blätter auf ganze Erde runterfallen in dieser Sekunde. Er weiß ganz genau, wie viele Leute gerade auf der Erde leben, was alle von ihnen denken, was alle von ihnen aus ihrem eigenen Herzen machen. Er hört die Schritte einer Ameise in der Nacht auf einem schwarzen Stein, eine schwarze Ameise. Sogar das hört Allah subhanahu wa ta'ala. Er hört alles, was auf Erden, im Himmel und darunter ist. Alles, Brüder. Überleg, an was für einen gewaltigen Herrn wir glauben, subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu samad. Allah subhanahu wa ta'ala ist as-samad. Er ist unabhängig. Er braucht keine Hilfe. Okay? Und es bedeutet auch im Umkehrschluss, alles ist abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Können wir leben, ohne dass Allah es uns ermöglicht? Nicht mal ein Atemzug könnten wir machen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns es nicht erlauben würde. Lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht geboren und er wurde nicht geboren. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala war immer schon lebendig. Guck, das können wir auch ganz einfach beweisen. Das ist auch eine Sache, was man mit dem Verstand versteht. Leute fragen ja, okay, Allah hat alles erschaffen. Wer hat Allah erschaffen? Wenn Allah erschaffen geworden wäre, könnte er nicht erschaffen. Weil das ist nur eine göttliche Eigenschaft, was ein Gott machen kann, der allmächtig ist. Okay? Und jemand, der allmächtig ist, wird nicht geboren. Existiert schon immer, subhanahu wa ta'ala. Ta? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Und niemand ist ihm gleich. Das, was er an seinen göttlichen Eigenschaften hat, hat niemand anderes, außer subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Sheikh, وَقَوْلُهُ تَعَالَى. Und dieser Ausspruch von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Die schönsten Namen gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? فَدْعُوهُ بِهَا. Mach Dua zu ihm mit diesen Namen. Zum Beispiel, du hast eine Sünde gemacht. Du willst, dass Allah dir verzeiht. Wie machst du Dua? Ja, Tawwab, verzeih mir. O Allah, der die Tawbas annimmt, verzeih mir. Okay, zum Beispiel. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاهِهِ وَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Er sagt, und lass die Leute, die in seinen Namen Verleumdung machen, die diesen Namen nicht akzeptieren. Er sagt, lass sie alleine. Sie werden schon sehen, was ihnen vergolten wird. An das, was sie gemacht haben, dass sie Allahs Namen und Eigenschaften nicht akzeptieren, sie werden sehen, was sie in Akhirah deswegen bekommen, subhanallah. وَقَالَ تَعَالَى. Und das ist der letzte Vers, den Sheikh bringt. Dieser Vers ist gewaltig. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Nichts ist ihm gleich. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Und er ist der Allhörende und Allsehende. Okay? Dieser Vers ist ajib. Warum? Guck mal, im Arabischen, لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ wird schon reichen. Guck mal, dann sagt, aber das sagt Allah, sagt, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Das bedeutet شَيْءٌ. Folgendes. Nichts ist ihm gleich. Es gibt noch nicht mal irgendwas, was ihm gleich sein könnte. Versteht ihr? So unmöglich ist das. Es ist nicht einfach nur, nichts ist ihm gleich und fern. Nein. Es kommt ihm noch nicht mal irgendwas nahe, was so sein könnte wie er. So allmächtig ist er, subhanahu wa ta'ala. Fassen wir inshallah unseren heutigen Dirr zusammen. Was ist Tawhid? Tawhid ist Monotheismus. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbietet. Das ist das Gegenteil von Schirk. Okay? Es wird in drei geteilt. Es ist Tawhid al-Rububiyyah. Das ist in den Handlungen Allahs, ihn alleine anzubieten, ihn alleine zu akzeptieren, in seiner Göttlichkeit, in Tawhid zu machen. Dann kommt das zweite, wir haben gesagt, Tawhid al-Uluhiyyah. Das ist deswegen, warum die Propheten gekämpft haben mit ihren Völkern. Es ist in den Taten des Dieners Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubieten, den Tawhid hinzubekommen. Was bedeutet das? Dass Allah der Gesetzgeber über mein Leben ist. Das ist doch heute unser Kampf mit den Menschen, oder nicht? Wir sagen, die Gesetzgebung gehört Allah alleine und alle, die das kaputt machen, sind Muschliks. Wir sagen eigentlich genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt. Okay, das ist das Zweite. Und das Dritte ist was? in den schönsten Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala ihn alleine anzubieten, den Tawhid hinzubekommen. Okay? Allah hat sich selber beschrieben. Wie hat er sich zum Beispiel beschrieben, so wie ich das gerade gesagt habe? Und das Verborgene in den Himmel und auf der Erde gehört Allah alleine. Hat Allah das für sich behauptet? Dann geben wir das niemand anderes außer Allah. Wenn Allah sagt, لا يشركوا في حكمه أحدا, er hat keinen einzigen Teilhaber in seiner Gesetzgebung, so geben wir ihn auch keine. Okay? Diese Sachen, haben wir gesagt, haben wir in drei geteilt, damit das Verständnis davon einfacher ist. Normalerweise hängt das alles zusammen.